eigener Form, durch getönte Scheiben. Das Spiegelbild kann man nicht beschreiben. Sirenen heulen wie tausend Wölfe, sie schneiden die Luft und unser Schweigen. Rechts ran, Gas raus, ein Moment lang Stille. Das Bild spiegelt sich auf deiner Pupille. Die Luft ist schwer, Zentimeter dick. Es gibt hier wirklich kein Zurück. Wir haben das nicht gewollt, dass es so weit kommt. Doch die Sender erzählen Geschichten aus der Welt und USA. Sie müssen so Spannendes zu berichten. Was ist denn davon wirklich wahr? King News im Stundentakt. Die Welt daheim ist gut verpackt. Sind live dabei und informiert. New York, Bagdad, die Welt 2.0. Wer blickt denn hinter die Kulissen? Wer will die Wahrheit wirklich wissen? Jedem das Seine, der Tellerrand ist da, wo die Freiheit war. Wir haben das nicht gewollt, dass es so weit kommt. Doch die Sender erzählen Geschichten aus der Welt und USA. Sie müssen so Spannendes zu berichten. Was ist denn davon wirklich wahr? Aus der Welt und USA. Sie müssen so Spannendes zu berichten. Was ist denn davon wirklich wahr? Was ist denn davon wahr? Noch die Sender zählen Geschichten. Aus der Welt und USA. Sie wissen so Spannendes zu berichten. Sie wissen so Spannendes zu berichten. Was ist davon wahr? Was ist denn davon wirklich wahr? Was ist wirklich wahr? Was ist davon wirklich wahr?